Digga. Pack ihn ein, den kleinen Neger. Der Matrose hat nichts in der Hose. Der Matrose hat nichts in der Hose. Und jetzt Xylophon Solo.